from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zur dritten Folge From Downtown. Diesmal in einer bisschen anderen Konstellation. Wir haben euch ein kleines bisschen warten lassen auf die dritte Folge. Grund dafür ist, dass der Phil gerade im Urlaub ist. Wir versuchen das heute was über Skype. Deswegen müsst ihr die Qualität vielleicht auch ein bisschen entschuldigen. Wir sind aber dran, haben neues Equipment am Start und spätestens beim nächsten Mal sollte das mit der Quali auch wieder ein bisschen besser werden. Genau, wir haben auch unsere Krakenarme schon ein bisschen ausgestreckt innerhalb der Basketballwelt. Wird sicherlich noch ein paar kleine Veränderungen geben, paar neue Kleinigkeiten, die wir aufwarten gegenüber euch. Und danke auf jeden Fall fürs Feedback auch von vielerlei Quellen, vor allem vom Crossover-Forum über Facebook oder auch einfach per Nachricht irgendwie. Das hat uns sehr geholfen. Wir versuchen natürlich auch immer stetig den Pod zu verbessern, mehr auf euch einzugehen, was ihr dann auch an Infos haben wollt. Ich denke, dass das ein Prozess ist und wir auf jeden Fall sehr viel Bock haben, das weiterzumachen und ihr uns dazu motiviert, indem ihr uns hört und uns auch Feedback gibt. So sieht's aus. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache, bevor du gleich mit den News einsteigst. Wir hatten unter der Woche mal aufgerufen, an unserem Voting- und Gewinnspiel teilzumachen. Das kann ich nur noch mal unterstreichen. Auf unserer Seite www.fromdowntown.de findet ihr aktuell das Voting für die Player Season Awards. Das heißt, ihr könnt für sowas wie MVP, Most Improved oder Defensive Player of the Year abstimmen. Wenn ihr unterdessen bei einem Gewinnspiel mitmachen wollt, wo wir dann nach Abschluss des Votings zum Saisonanfang sozusagen einen kleinen Preis verlosen werdet, dann liked einfach diesen Post, den wir dazu gemacht haben auf Facebook und dann seid ihr schon mit dabei. Genau, ja, gibt einen fetten Preis auch. Starten wir mit ein paar News, bevor wir dann mit dem Preview der Southeast Division beginnen. Ihr habt es vielleicht gehört, Rajon Rondo von den Boston Celtics hat sich die Hand gebrochen, fällt 6 bis 8 Wochen aus, angeblich ein Duschunfall. Ich weiß jetzt nicht, du hast eben schon, glaube ich, gesagt, dass manche ein bisschen an dieser Begründung zweifeln. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, bei Fansided, dass er am gleichen Tag in einem Trampolinpark gesichtet worden ist. Insofern glauben vielleicht nicht alle daran, dass es wirklich in der Dusche war und dass es nicht zu einem Versicherungsfall wird, weil NBA-Spieler dürfen, glaube ich, auch in ihrer Freizeit nicht alle Sportarten machen, die sie wollen. Naja, insofern. Aber blöd natürlich, weil das Training Camp jetzt anfängt. Und wir hatten da in einer letzten Folge ja schon drüber gesprochen. Keiner weiß so richtig, was mit seiner Zukunft ist. Gerade wenn man jetzt guckt, ob er getradet wird oder nicht, wird sein Wert auf dem Trademarkt mit einem Handbruch und 6 bis 8 Wochen Pause sicher nicht steigen. Ja, fällt mir übrigens Monta Ellis ein, der, glaube ich, mal in der Offseason vom Roller gefallen ist und sich das Bein gebrochen hat. Also er ist nicht der Einzige, der da irgendwie so eine dubiose Krankengeschichte vorzuweisen hat. Ja, weitere News in einem Kapitel Spieler, die nicht spielen werden, aber viel Geld verdienen. Keith Bogans wurde jetzt zum zweiten Mal getradet. Vorher haben die Cavs ihn von den Celtics sich geschnappt, aufgrund dessen, dass sein Vertrag nicht garantiert ist, nicht voll garantiert, und haben ihn direkt weiter verschifft nach Philly. Wir hatten es ja letztes Mal erwähnt, die brauchen Spieler, die sie bezahlen, damit sie über dem Salary Floor sein werden. Die haben ihn gerne genommen, haben sogar noch einen Second Rounder nächsten Jahr draufgelegt. Und dadurch kriegt Cleveland eine Trade Exception, die sie dann benutzen können, wenn sie vielleicht irgendwie Hayward den Center traden wollen während der Saison. Ich glaube, dazu gibt's nicht so viel zu sagen, oder? Nö, ich denke auch nicht. Ich glaube, das war, ja, wie gesagt, Cleveland hat jetzt diese Trade Exception. Philly hat ein bisschen mehr Geld, was sie ausgegeben haben. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein groß erwähnenswerter Move ist, ehrlich gesagt. Ja, die interessanteste Woche war noch für die Suns-Fans. Man hat's gehört, Eric Bledsoe ist verlängert worden für 5 Jahre, ziemlich dicker Vertrag, und auch die Morris Twins, die Zwillinge, wurden wohl weiter verpflichtet, das ist, glaube ich, heute rausgekommen, da sprechen wir aber drüber, wenn wir die Suns vorstellen, aber zieht's euch auf jeden Fall rein, werden sicherlich ein cooles Team sein zum Schauen. Denke ich auch. Ja, zu guter Letzt vielleicht noch, als auch Aufheiterung für dich, Phil Jackson habe ich mit folgendem Quote gesehen: We are a playoff team. Auch sehr, sehr schön. mal schauen, was das ja, ist. Ja, ich bin gespannt. Er hat aber fast im gleichen Atemzug gesagt, worüber wir letzte Woche auch schon gesprochen haben, dass er meint, man müsste 45 Spiele im Osten gewinnen, um die Playoffs zu schaffen. Damit wären sie bei meiner Prediction knapp drin, bei deiner Prediction raus. Also gucken wir mal. Genau, ja, mal schauen. Übrigens, bevor wir jetzt mit den Hawks beginnen werden, mit den Atlanta Hawks, ich glaube, dass wir dann am besten der Vollständigkeit halber entweder im nächsten Pod oder ganz am Ende der Preview-Podcast nochmal unsere Tabelle präsentieren werden, die sich ja dann zusammenklabastern lässt aus unseren ganzen Predictions. Da können wir dann gucken, wer sich letztlich durchsetzen wird und wie wir die Liga sehen jetzt. Ja. Genau. Wir haben auch von ein paar Leuten von euch schon ganz nette Reaktionen gekriegt auf die Wetten, die wir so untereinander hin und her schieben. Auch da müsst ihr keine Sorge haben. Wir schreiben uns das alles auf und werden euch dann irgendwann berichten, wer welche Wette für die Saison laufen hat und dann auch zwischendurch immer, wie es so, wer wohl am aussichtsreichsten ist. Genau, ja. Legen wir los. Die Hawks. Letztes Jahr 38, falsch aufgeschrieben. Hast du gerade den Rekord von ihnen? 38, 44, ja. Hatte ich irgendwie gerade einen Blackout. Achter Platz im Osten, First-Round-Exit gegen Indiana. Was so den Recap betrifft, ich würde sagen, sie haben das meiste aus ihrem Spielermaterial rausgeholt letztes Jahr, gegeben, dass Al Horford wieder leider nur 29 Spiele mitmachen konnte wegen Verletzungen. Sicherlich sehr schade, weil er ein Spieler ist, der ein sehr kompletter Two-Way-Player ist, wie die Amis sehr gern sagen, sowohl offensiv als auch defensiv. Was sehr interessant ist, auch von so einer Nerd-Perspektive sozusagen, ist, dass sie halt Kyle Korver ganz anders eingebunden haben, nicht nur als Spot-Up-Shooter, sondern so ein bisschen wie Rip Hamilton aus Screens rollend oder auch als Decoy, also sprich, dass alle Gegner dachten, okay, jetzt kommt der Ball zum Kyle Korver und du spielst ihn dann irgendwie in Post oder so. Das fand ich sehr interessant, wie sie das gemacht haben. Schlägt sich auch in den Quoten nieder, Korver mit 37,5 3-Point-Percentage, also Lava heiß im Prinzip, wie bekannt, 92% von der Linie, starker Typ. Ja, ich glaube, also in der Offseason, glaube ich, hat sich nicht so viel bei Atlanta getan, ne? Also Tabo Sefolosha wurde geholt von OKC, Kent Bazemore haben sie von den Lakers losgelöst, beziehungsweise gesigned, und Lou Williams wurde abgegeben, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wo du gerade Kyle Korver gesagt hast, ich habe mir mal aufgeschrieben, ein Stat, der vielleicht dazu passt, von allen Zweiern oder Dreiern bei dem aus dem Team hat Kyle Korver mit 12 Points per Game die höchste Average pro Spiel. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, vom Flügel ist tatsächlich wenig. Aber also, da kommt jetzt auch nicht mehr dieses Jahr mit Sefolosha. Also der ist ja nur für seine Defense bekannt. Streut vielleicht hier und da mal einen Corner 3 ein, aber viel mehr wird das nicht geben. Ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, dann genau, Bazemore von der Bank vielleicht, denke ich auch nicht, dass das so eine Entlastung wird, beziehungsweise so ein Spark von der Bank irgendwie, dass das jetzt groß rumreißen könnte. Die Hawks sind ja immer so ein bisschen in jeder Offseason bei den größeren Free Agents in der Diskussion. Irgendwie kriegen sie nie so richtig einen, habe ich das Gefühl. Sie waren dies Jahr mal kurz bei Melo mit in der Diskussion, dann bei Deng waren sie eine Zeit lang mit drin. Ich glaube, das würde dem Team helfen, diesen nächsten Schritt zu machen, aber im Moment muss ich sagen, sehe ich das Ganze noch ein bisschen kritisch. Du hast es gerade mal angesprochen, die Verletzungssorgen von Al Horford, dann die Probleme auf der 2 und der 3 mit dem Scoring. Schwierig. Ja, definitiv. Also mittlerweile ist ja auch eigentlich Atlanta schon so ein bisschen als Free Agency Grab bekannt. Ich erinnere mich noch an die Howard Sweepstakes, wo Dwight Howard Free Agent war. Der kommt sogar aus Atlanta und hat die also total links liegen lassen, obwohl die Cap-Raum hatten. Die hatten ein paar interessante Spieler. Also ich weiß nicht. Nächstes Jahr vielleicht wieder, muss man sagen. Die werden wieder ein bisschen Cap-Raum haben. Haben Paul Millsap entweder als wahnsinnigen Trade-Chip oder eben als Schweizer Taschenmesser auf der 4. Kann wirklich vieles. Hat sogar den Dreier jetzt im Repertoire dieses Jahr. Das war sehr interessant, das zu sehen. Irgendwie erst die Augen reiben. Der hat wirklich ein paar von draußen und der trifft sie sogar ganz gut. Mal schauen. Bisschen sinnlosen Move, meiner Ansicht nach, um sich ein bisschen Cap-Raum zu verschaffen. Sie haben Lou Williams und Lucas Noriega abgegeben, den Rookie von letztem Jahr aus der ersten Runde, der in Europa gestashed war, für John Salmons, der sicherlich nicht so viel spielen wird jetzt dieses Jahr. bisschen komisch, weil Noriega meiner Ansicht nach ein Talent ist und du willst am besten erstmal gucken, ob der was drauf hat ein Jahr lang, bevor du ihn dann halt irgendwie abgibst, ohne wirklich was zurückzubekommen, oder? Das stimmt. Verstehe ich nicht ganz so. Ja, was den Ausblick betrifft, Horford wird sicherlich defensiver und offensiver Anker des Teams sein. Gibt es einen neuen Vertrag für Paul Millsap. Weiterhin wird sehr neumodischer B-Ball gespielt. Viele sprechen ja auch ein bisschen davon, ja, Atlanta sei so die Spurs Light im Osten. Hat man gesehen in den Stats letztes Jahr, Fünfter in den Drei-Punkte-Würfen, Zweiter in den Assists. Jeff Teague spielt sicherlich auch weiterhin unterm Radar. Sehr guter Aufbau. Viele von den deutschen Fans, sicherlich auch einige von euch zu Hause, werden jetzt auch sagen, okay, was ist mit Dennis Schröder? Den haben sie ja so hoch gedraftet. Letztes Jahr war ein bisschen dürftig. Ich weiß nicht, wie schätzt du so seine letzte Saison ein und auch den Ausblick auf nächste? Ich glaube, ein schwieriges Jahr letztes Mal für ihn. Wurde teilweise, wenn ich mich recht erinnere, auch in den D-League Squad verfrachtet, jedenfalls für eine Zeit lang. In der Summer League hat er viel gespielt, was ich gesehen habe. Ich glaube, dass er tatsächlich ein potenziell echt guter Backup für Jeff Teague sein kann. Muss man aber sehen. Also ich glaube, da findet er dann nur hin, wenn er wirklich mal ein bisschen mehr Spielpraxis kriegt. Vielleicht kann er sich irgendwie auf 15, knapp 20 Minuten einpendeln. Müssen wir mal gucken. Ich hatte auf jeden Fall Bock drauf, dass der Junge in der NBA auch ein bisschen was reißt. Ja, wäre cool. Also er hat auf jeden Fall die Athletik dafür. Ihm fehlt halt die Spielübersicht. Also viel zu viele Turnover bisher, gerade bei Atlanta, wo der Ball sehr viel läuft, wo du viel Fokus auf Ballhandling hast, tut dir das natürlich weh, was die Spielzeit betrifft. Und ich glaube, das wussten auch die Hawks, haben Chevin Mack nochmal verpflichtet für einen weiteren Vertrag. Ist sicherlich nicht das beste Zeichen, dass sie Vertrauen in Dennis Schröder haben, zumindest Backup zu sein oder früher oder später auch mal Jeff Teague irgendwie ein bisschen ernsthaft unter Druck zu setzen. Ja, genau. Was ist dein Tipp? Mein Player to watch, meinst du? Oder das erstmal? Mein Player to watch wäre Damari Carroll tatsächlich. Gute Defense habe ich mir heute ganz frisch noch angeguckt. Also gute Defense, ein sehr athletischer, sehr robuster Spieler. Und wo ich gerade davon geredet habe, dass gerade auf der 2 und der 3 ein bisschen Scoring-Probleme sind. Letztes Jahr hat er 11 und 5 Rebounds geaveraged. Wenn er da ein bisschen mehr Entlastung geben kann für Millsap, und vor allem auch vielleicht von der Dreierlinie noch ein bisschen besser trifft als letztes Jahr, dann glaube ich, dass das was werden kann. Also ich mag seine Spieleinstellungen, sehr körperlicher Spieler, sehr harter Spieler, vor allem in der Defense. Ich glaube, er kann sich noch mal ein bisschen steigern. Er wird mit Sicherheit kein 20-Punkte-Spieler, aber wenn er so in Richtung 15 kommt und damit so ein bisschen die großen Jungs unterm Korb entlasten kann, dann denke ich, könnte das schon was werden. Ja, auf jeden Fall. Macht Sinn. Mein Player to watch ist Al Horford. Verständlicherweise, ich habe ja eben schon ein bisschen über ihn gesprochen, also nicht unbedingt ein Fragezeichen, weil ich glaube, dafür hat er einfach die spielerische Qualität, aber wird er gesund bleiben und kann er demnach dann wieder an seinem hohen Niveau auf beiden Seiten des Feldes anknüpfen, was wir eigentlich von ihm gewöhnt sind, und dann läuft auch alles viel leichter. Also wenn du ihn im Post hast, einen der besiegtesten Postscorer, dann trifft Korver nochmal stärker und auch so mittelmäßige Shooter wie dann Cephalosha oder DeMar DeCarroll oder andere. Sie haben ja auch durchaus ein paar Stretch-Vierer mit Mike Scott und Pero Antic. Die werden dann sicherlich auch besser treffen. Und vielleicht darf er auch mal auf der 4 spielen. Eigentlich ist er ja ein Power Forward, dürfen wir nicht vergessen. Hat sein ganzes Leben auf der 5 spielen müssen. Ich fände es mal schön, wenn sie sich um den Center bemühen oder die Rotation so rumdrehen, dass er mal auf der 4 spielen kann. Ja, und ich glaube, du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen, gerade auch für den nächsten Sommer, wenn man so einen kleinen Ausblick schafft, muss er auch so der Junge sein, ja, um den vielleicht das Team so ein bisschen gebaut wird. Du weißt nicht, was mit Millsap ist. Solche idiotischen Kommentare wie die von Ferry, die helfen da mit Sicherheit nicht weiter, Free Agents nach Atlanta zu locken. Insofern sollte Al Horford schon dein Cornerstone sein, sozusagen, für die nächsten Jahre. Und warum ihn dann nicht da einsetzen, wo er am besten wirkt, ne? Ja. Dein Tipp? Ich habe dich gerade nicht so richtig gehört. Meine Prediction. Ich habe sie nicht unbedingt viel besser als im letzten Jahr, muss ich sagen. Ich habe sie bei 42 Siegen von 38. Eigentlich nur deswegen, weil Horford wieder dabei sein wird, auch wenn er jetzt noch nicht im Kontakttraining ist gerade. Wird aber mit Sicherheit, denke ich, zur Saison oder spätestens kurz nach Saisonstart wieder fit werden. Also ein kleines bisschen besser. Ob das dann für die Playoffs reicht, das muss man dann mal sehen. Ja, Also ich habe sie tatsächlich sogar einen Tick schlechter. 36, 48. Oh, wow. Was sicherlich ein bisschen Überraschung wäre, aber ich glaube, im Osten hat sich einiges getan. Charlotte ist wesentlich besser als letzte Saison. Da kommen wir nachher drauf, oder direkt jetzt im Anschluss drauf zu sprechen. Die Wizards sind sehr gut. Miami ist nach wie vor okay, kommen wir auch noch drauf. Und Cleveland ist halt besser. Also ich glaube, da werden einige Teams von Atlanta vorbeiziehen. Okay. Was ist deine Wette? Dennis Schröder spielt durchschnittlich unter 15 Minuten pro Spiel. Boah, das wäre schade. Das wäre schade. Die nehme ich an. Ich glaube schon, dass er ein bisschen mehr spielen wird. Also letzte Saison 13 Minuten ungefähr. Ja. Ich hoffe und ich denke, dass er ein bisschen mehr spielen wird. Die Wette nehme ich an. Meine Wette für dich ist, dass Millsap, nachdem er letztes Jahr das erste Mal ins All-Star-Team berufen worden ist, sein erstes 2010-Jahr auflegt. Letztes Jahr knapp dran gewesen, mit, ich glaube, 19 und 8,5 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ich sag, dieses Jahr wird sein erstes 2010-Jahr seiner Karriere. Ja, kann echt gut sein, ne? Also, er wird sich sicherlich nochmal weiterentwickeln. Ist halt die Frage einfach, wird er weniger scoren, wenn Horford dabei ist, oder vielleicht sogar einen Tick mehr, weil er mehr Platz hat und hochprozentiger trifft. Also ich glaube, dass er schafft oder schaffen kann. Also die ist mir ein bisschen zu heiß sozusagen. Okay, ich glaube, es wird halt, also klar, das mit Horford ist ein berechtigter Einwand, aber ich glaube, wie so oft in der NBA, wenn es um Contract beziehungsweise um Vertragsjahre geht, dann legen die Jungs immer alle noch eine Schippe drauf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so eine All-Star-Saison dich auch nochmal ein bisschen pusht. Und ja, ist schon möglich. Gucken wir mal. Ja, okay. Kommen wir zu den Hornets. Letztes Jahr Rekord von 43-39, siebter im Osten, ein Platz über den Hawks. Haben sich in der ersten Runde gegen Miami schlagen müssen. Da hat sich dann auch noch Big Al Jefferson in dem ersten Spiel, glaube ich, war es am Fuß verletzt, sodass sie dann jegliche Chance, vielleicht ein, zwei Spiele mal mitzunehmen, wenn es gut läuft, leider ein Traum war oder ein Traum blieb. Trotzdem muss man natürlich sagen, haben sie einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ist so ein bisschen meiner Ansicht nach so ein Team aus den 80er Jahren. Harte Defense, langsame Pace, nicht so viel von draußen, was das Shooting betrifft. Sicherlich interessant. Kemba Walker, meiner Ansicht nach ein bisschen zu schnell für sich selbst manchmal, ich habe es mal nachgeguckt, in zwei Saisons seiner drei bisher in der Liga jeweils unter 40% aus dem Feld geworfen, was auch für den Aufbau halt nicht sonderlich gut ist, aber man sieht halt da, dass er sehr viel machen musste und dass sehr wenig Platz war. Also das wird sich diese Saison vielleicht ein bisschen ändern mit ein paar neuen Shootern. Big Al ist der Einzige, der bei mehr als zwei Field Goal Attempts über 50% aus dem Feld wirft, auch nicht so sonderlich gut. Steve Clifford, der Coach, hat bestimmt ein sehr gutes Jahr hingelegt, hätten wahrscheinlich viele auch nicht so gedacht. Meine Zusammenfassung so ein bisschen sind die Bulls light, also Chicago. Du hast letztes Jahr mit McRoberts jemand gehabt, der am High Post agieren kann. Du hast viel Penetration, einen großen Fokus auf die Defense und einen langsamen Pace. Ja, sehe ich total ähnlich, bin ich total d'accord mit dir. Unheimlich bewegte Offseason dieses Jahr, ne? Fing an alles damit, dass sie Gordon Hayward einen Vertrag für 63 Millionen geben wollten, den Utah sofort gecallt hat, sozusagen. Dann einige andere Moves im Draft, Noah Vonleh, den du ja, glaube ich, so ein bisschen auf deiner Highflyer-Rechnung hast, so wie wir schon mal drüber gesprochen hatten. Marvin Williams, 2 Jahre, 14 Millionen? Ja, ich denke, da hat sich Jordan ein paar Zigarren zu viel geraucht. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Brian Roberts als Backup-Point-Guard gesigned und dann schlussendlich, nachdem der große Coup mit Gordon Hayward nicht geklappt hat, Lance aus Indiana losgeeist, ne? We'll make him dance, der 8th Grader. So sieht's aus. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, Bird hat sich da echt verkalkuliert. Ich habe richtig Bock darauf, auf den Backcourt mit Lance Stevenson und Kemba Walker, muss ich sagen. Wahnsinn. Also die Jungs werden solche Wadenbeißer werden. Mit Kit Gilchrist noch auf dem Flügel. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie Teams gar keinen Bock haben werden, nach Charlotte zu gehen und da in der Halle Basketball zu spielen. Das glaube ich auch. Wenn die wirklich den Basketball spielen, den sie können, also den sie alle individuell können, dann glaube ich, ist das ein Team, das du auf gar keinen Fall in den Playoffs treffen willst. Also auf jeden Fall. Ganz d'accord. Marvin Williams hast du ja angesprochen. Ich glaube, mittlerweile hat er so seine Nische als Stretch-Vierer so ein bisschen ja, gefunden nach dem Abgang von Josh Matt Roberts, der nach Miami gegangen ist, und auch Anthony Tolliver. Beides Leute, die schießen konnten. Da brauchten sie einfach jemanden und ich glaube, der Markt war zu groß und deshalb kriegst du solche Summen. Eine ganz interessante Sache noch. Mac Roberts hast du vorhin schon angesprochen. Mac Roberts hat die zweitbeste Assist-to-Turnover-Ratio nach Chris Paul in der ganzen Liga. Das wusste ich aber nicht. Habe ich heute durch Zufall, als ich mich auf den Pod vorbereitet habe, gelesen. Finde ich total bemerkenswert, weil er ja eigentlich so als der Kämpfer und physische Bär da irgendwie in der Mitte gilt. Aber also diese Ratio zwischen Assist und Turnover, die zweitbeste nach Chris Paul. Ja, cool, cooler Stat auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass er wichtig war letztes Jahr für die, ne? Also ich weiß nicht, ob diese Lücke von so einem Wadenbeißer, von so einem Kämpfer so 1:1 ersetzt werden kann. Auch wenn er jetzt nicht der Junge ist, der das Statsheet irgendwie füllt, aber so als Seele des Teams kann ich mir schon vorstellen, dass das schon Verlust für die ist. Ja, das stimmt. Kommen wir ja sicher auch nochmal darauf zu sprechen, wenn wir dann über Miami reden. Genau. Ja, der Ausblick, du hast eben Noah Vonleh schon angesprochen, sicherlich noch ein bisschen roh. Ich bin ganz gespannt, wie er sich einbringt. Ich glaube nicht, dass er starten wird. Da ist Cody Zeller noch ein bisschen weiter vorne, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Wie viel wird das Passing von Josh McRoberts fehlen? Also da haben sie recht wenig Leute, die verteilen können. Gerade Kit Gilchrist spielt ganz gerne heiße Kartoffel und gibt den Ball lieber ganz gern ab. Auch gerade Kit Gilchrist, also kann ich ja schon ein bisschen teasen, ist mein Player to watch. Wie wird er sich entwickeln können? Dafür ist das Team recht tief. Haben ja noch Gary Neal neben dem Roberts, den sie noch diese Saison noch geholt haben. Henderson kommt jetzt von der Bank wahrscheinlich, wenn Lance Stephenson startet. Ja. Sieht gut aus. Ja, mein Player to watch ist tatsächlich Kemba Walker. Ich bin gespannt, ob er den nächsten Schritt machen kann, also dieses Team zu führen. Wir haben die jetzt alle mal, also fast alle aufgezählt, die Jungs, Cody Zeller, Gilchrist, Lance, Noah Vonleh, PJ Harrison haben wir noch vorhin vergessen, als 26 gedraftet. Ein super junges Team, wenn man jetzt mal vom Big L als Veteranen absieht. Ob er es schaffen kann, tatsächlich auch so einen Hitzkopf wie Stevenson mit sich zusammen im Backcourt zu führen, das Team zu führen und vielleicht die Überraschung, die es ja letztes Jahr doch war, dann in die Playoffs zu kommen, nochmal zu schaffen. Den wichtigsten Change haben wir allerdings gerade gar nicht gesagt. Endlich heißen sie nicht mehr die Bobcats, jetzt heißen sie wieder die Hornets. Ja, das stimmt. Richtig, ja. Also ich glaube, da macht man auch manchmal noch ein paar Fehler. Ich glaube, die Pelicans, ja, da muss man sich auch erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ist schön, dass das Team wieder vernünftig heißt auf jeden Fall. Genau, ich habe auch noch einen Larry Johnson Charlotte Hornets Trikot im Schrank hängen. Also das freut mich Sehr dann gut. natürlich auch. Ja, mein Player to watch, Michael Kidd-Gilchrist. Was wird er für ein Spieler? Wird er Tony Allen 2.0 oder wird er eher so ein bisschen wie Josh Howard, der den Mitteldistanzwurf trifft und defensiv hat er wahrscheinlich sogar noch viel mehr Upside als Josh Howard. Aber das wäre schon mal ein Wahnsinnsfortschritt, wenn er den Mitteldistanzwurf irgendwie ein bisschen treffen würde. Letzte Saison ziemliche Verweigerung, kann und will nicht werfen. 5.7 Field Goal Attempts pro Game. Wenn du so irgendwie 30 Minuten spielst, ist das schon schwierig, so wenig Attempts zu haben. Angeblich wirft er jetzt täglich im Training 1000 Würfe. Ich bin mal gespannt, ob man das ein bisschen sehen wird. Sonst tut er nämlich dem Spacing echt weh, weil im Team nicht so viele Leute schießen können. Gerade jetzt mit den Abgängen, also da hast du nicht das beste Spacing und da wird ziemlich eng werden. Das stimmt. Also nicht, dass uns die Leute jetzt wieder Hate gegen irgendjemanden vorwerfen, aber dazu kommt noch meine Meinung, dass er mit den hässlichsten Schuss in der Liga hat. Also auch in der Form können 1000 Würfe pro Tag mit Sicherheit nicht schaden. Ja, können wir auf jeden Fall auch mal ein Ranking machen. Also Joakim Noah hat da auch ein bisschen mitzureden. Das stimmt, Sean Marion, da gibt es einige Experten. Deine Prediction für den Rekord? 48-34. Ich glaube, es wird echt ein gutes Jahr. Ich glaube, da wird es sehr schwierig sein, in Charlotte zu gewinnen. Ich habe sie auf dem fünften Platz im Osten. Ich habe sie bei 45-37, ein bisschen besser als letztes Jahr, also im Prinzip konstantes Level. Ich glaube, das braucht ein bisschen, bis sich gerade der Backcourt mit Kemba Walker und Lance Stephenson eingespielt hat, aber im Großen und Ganzen war es ein recht erfolgreiches Jahr, wenn man jetzt mal von der ersten Runde absieht, weil es war halt Miami. Insofern glaube ich, ja, ein kleines bisschen besser und ja, wir müssen dann am Ende mal zusammenrechnen, ob das alles für die Playoffs reicht oder nicht. Mal gucken. Ja, Meine Wette, letztes Jahr haben die Hornets insgesamt 1471 Dreier versucht. Das sind ist Rang 27 in der Liga, knapp 18 pro Spiel. Ich sag, dieses Jahr sind sie wieder unter 1500. Okay. Also mit Lance Stephenson haben sie halt jemand, der schon ein bisschen wirft. Gary Neal wirft ohnehin. Kemba Walker wird auch weiter werfen. Marvin Williams wirft vielleicht auch ein paar Dreier mehr. Dafür haben sie ein paar Leute abgegeben. Marvin Williams sollte ein bisschen werfen für 14 Millionen, ne? Ja. ja, die nehme ich an. Ich glaube tatsächlich gerade mit Lance als neuem Offensivfokuspunkt, der auch gerne mal von draußen heiß läuft. Ja, die nehme ich an. Meine Wette für dich ist, dass Big L dieses Jahr die höchste Peer aller Center in der NBA haben wird. Vielleicht das nochmal zum Einordnen. Letztes Jahr war er Dritter hinter DeMarcus Cousins und Brook Lopez. Brook Lopez können wir eigentlich nicht zählen, weil er nur 17 oder 18 Spiele oder so gemacht hat. Er hatte eine Peer von 22,75. DeMarcus Cousins lag weit drüber mit 26 oder 27, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, dass Big L ein bisschen konstanter ist als Cousins, der noch ein bisschen lernen muss. Und gerade in dem System von Charlotte, wo das meiste, was unterm Korb passiert, über ihn geht und das auch meist recht positiv ausgeht, ist meine Wette an dich die höchste Peer aller Center. Also ich nehme sie an, weil ich ein großer Boogie-Fan bin und ich glaube, der wird riesen Stats auflegen, gerade mit Isaiah Thomas halt nicht mehr als Point Guard. Vielleicht für euch, die Hörer, die es nicht kennen, PEA ist von John Hollinger, dem ESPN, ehemaligen ESPN-Statistik-Guru, entwickelt, um die Player Efficiency also die Effektivität von Spielern zu messen. Da ist die 15 immer das Liga der Durchschnittsmaß. Also alle, die drunter sind, spielen ein bisschen ineffizient. Alles, was über 20 ist, ist sehr gut. Ich komme gleich auch nochmal bei Miami drauf zu sprechen. LeBron James hatte letztes Jahr knapp 30 im PA. Das ist dann wirklich schon die Creme de la Creme der Spieler. Da ist er schon sehr gut dabei, der Big L. Ist aber auch, weil er fast nie Turnover sich leistet und sehr hochprozentig abschließt. Aber wie ich schon sagte, ich bin ein großer Fan von Boogie und deshalb sage ich, der verteidigt seinen Titel. Sehr gut. Kommen wir zum dritten Team, Miami. Jawohl. Ja. Letztes Jahr Record von 54-28 in den Finals, dann gegen die Spurs verloren, recht deutlich. Ja, was soll man sagen? Hatten letzte Saison ein bisschen Schwierigkeiten, man hat das gesehen, der Kader wurde deutlich älter, man hat auf Leute wie Battier, Rashard Lewis, Haslem, Ray Ray, ja, sehr viel bauen müssen. Das sind alles vor zwei, drei Jahren noch sehr gute Championship-Contributors gewesen, aber bis auf Allen könnte man sagen, dass die alle bis heute verstorben sind. Basketballerisch gesprochen natürlich, hatten auch Schwierigkeiten, dass Wade wieder mal verletzt war, 54 Spiele nur, hat auch in den Playoffs so ein bisschen aufgedreht, aber dann auch ein bisschen unkonstant teilweise. Wieder einmal haben sie sich zu viel auf LeBron James Genie ausgeruht, muss man ja mittlerweile sagen. Ich habe es eben schon gesagt, PEA von 29,3, 31% Usage Rate, 15,9 Winshares, also mehr Weltklasse geht nicht. 15,9 Siege mehr kriegst du mit LeBron James. Das ist Wahnsinn. Ja, Zweiter in Steals, Erster in Field Goal Percentage ligaweit. Das ist alles passé. Denn was ist in der Offseason passiert? In der Offseason. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Nachtrag von der letzten Saison. Ich habe mich tatsächlich gewundert, beziehungsweise ich habe am Anfang der letzten Saison noch gedacht, dass es Miami überhaupt nicht bis ins Finale schafft. Ich hatte erst so die ersten Monate Indiana richtig hoch auf dem Zettel. Das hat sich dann in der zweiten Saisonhälfte leider bewahrheitet, dass es nicht so ist. Insofern, dass sie überhaupt bis ins Finale gekommen sind, hätte ich letztes Jahr auch nicht predicted. Aber ja, du hast jetzt gesagt, was ist in der Offseason passiert? LeBron ist nicht mehr da. Das werdet ihr alle schon zum 7000. Mal gehört haben. Ray Ray ist nicht mehr da. Der weiß immer noch nicht, wo er hingeht. Ich glaube, da ist immer noch so, er hält sich das ziemlich offen. Vielleicht hat er keinen Bock, ein Training Camp mitzumachen. Oder er ist wirklich noch nicht entschieden, ob er weiterspielen will oder nicht. Ja, LeBron musste natürlich irgendwie kompensieren. Das haben sie in der Person von Luol Deng getan, beziehungsweise natürlich nicht 1:1 kompensiert, aber so gut wie möglich diese Rolle eben auszufüllen. Josh McRoberts haben wir gerade drüber gesprochen, der letztes Jahr in Charlotte gespielt hat, haben sie geaddet. Danny Granger haben sie dazu bekommen und noch ja, Shannon Brown würde ich mal eher als meiner Zulauf zu Miami titulieren, beziehungsweise Shabazz Napier, dem vorher gesagt wurde, dass LeBron ein Riesenfan von dir ist, deswegen wollen wir dich unbedingt haben. Als dritten Point Guard im Team. Als dritten Point Guard, er hat gesagt, juhu, dann gehe ich zu Miami, 2 Wochen später war LeBron nicht mehr da. Ja, weiß ich nicht, also ich glaube, Deng ist tatsächlich der beste Ersatz, den sie so kurzfristig hätten finden können. Er wird zu einem guten Preis. Er kann LeBron in keinem Stat nirgendwo auf dem Platz ersetzen, das ist klar. Aber ich glaube, der Abfall des Teams, oder wenn wir gleich predikten, ob du sagst, ob es einen Abfall gibt oder nicht, der wäre deutlich dramatischer ausgefallen, hätten sie Deng nicht bekommen. Josh McRoberts, ich habe es gerade schon mal erwähnt, mit der Assist-Turnover-Ratio beziehungsweise dem Verhältnis, halte ich für eine ziemlich gute Investition. Und Danny Granger muss man mal sehen, ob er überhaupt noch was left im Tank hat, wie die Amerikaner so schön sagen. Nach seiner schlimmen Verletzung damals in Indiana ist er bisher nicht so richtig wieder in Tritt gekommen. Wenn ich dich kurz unterbrechen kann, heute stand auf ESPN, Danny Granger hat zugegeben, in der Offseason eine Knie-OP gehabt zu haben. Ja, wunderbar. Dann hätten wir das auch. Also ja, ich glaube, Deng und McRoberts sind die beiden einzigen Editions von Miami, die denen wirklich weiterhelfen können. Mal gucken, ob Ray noch zurückkommt, aber man braucht da nicht drum rumreden. Der Weggang von LeBron, der wiegt natürlich in jedem Offensive Set, in jeder Defensive Rotation überall schwer. Der Junge war der absolute Focus Point und war eben auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass trotz dessen, dass Wade nur 54 Spiele gemacht hat, Miami trotzdem noch 54 gewonnen hat. Das stimmt. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, Bosch hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen Geld, hat 118 Millionen für 5 Jahre angeboten bekommen. Ich weiß nicht, kannst du ja vielleicht gleich nochmal deine Einschätzung geben, ob du meinst, er ist wert. Gab viel Diskussion darüber, ob du ihm so einen Max-Vertrag tatsächlich anbietest. Ist, glaube ich, ein bisschen Vorschusslorbeeren oder auch ein bisschen eine Mixtur, was er in Toronto gemacht hat als erste Option. Wade hat 2 Jahre 32 Millionen bekommen, ist sicherlich so ein bisschen so ein Freundschaftsdeal. Ich glaube, er hat auch eine Option noch mit drin. Haslem, Chalmers und Anderson wurden gehalten. Ich glaube, bis auf Anderson ist das auch eher so, dass das Heater for Life sind, die beiden, Haslem und Chalmers, und da jetzt noch ein bisschen Geld bekommen, jetzt so ein bisschen mehr Geld da ist. Für kurze Zeit natürlich nur, haben sich die Flexibilität behalten, aber bei Haslem und auch Chalmers weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss. Interessant ist eben auch, dass die Deals von McRoberts und Granger halt vor dem Abgang von LeBron eingefädelt wurden. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig gewesen, weil gerade Danny Granger halt so ein klassischer Championship-Contender, du spielst 40 Spiele und machst ein paar Dreier-Typ ist. Aber Josh McRoberts, man hat es auch gesehen mit Coach Spoelstra, der meiner Ansicht nach einer der besten Coaches in der Conference ist, hat mit Deng und McRoberts sehr kreativ einsetzbare Spieler, die können viel machen am High-Post, ohne Ball, mit Ball. Und man wird, was das Konzept betrifft, sicher sehen, dass es weniger Fastbreak gibt, weniger Smallball, sondern viel Bewegung ohne Ball, viel Halbfeld. Und ich persönlich glaube, dass Eric Spoelstra das schafft. Jein, da kommen wir gleich in der Prediction drauf. Ich glaube nicht, dass Eric Spoelstra das schafft, aber das liegt meiner Meinung nach, und du hattest eben schon nach meiner Meinung gefragt, maßgeblich daran, dass ich nicht glaube, dass Bosch wieder an seine Zeiten oder Stats in Toronto anknüpfen kann. Das ist jetzt mittlerweile auch ein paar Jahre her. Ich würde sagen, für die Stats, die er in Toronto aufgelegt hat, mit dem Alter, was er damals hatte, ist dieser Vertrag in Ordnung. Ein paar Jahre vorgespult von letztes Mal, wann ist er gewechselt? Auch 2009, 2010. 118 Millionen ist mir ehrlich gesagt ein bisschen viel. Klar, er musste seine Stats ein bisschen zurückschrauben, als die Big Three jetzt in Miami gespielt haben. Das ist die Natur der Sache, wenn du mit Wade und LeBron in einem Team spielst, dass du wahrscheinlich nicht mehr 24-10 averagen wirst, weil du nicht mehr die erste Scoring-Option bist. Jetzt muss er aber die erste Scoring-Option sein, weil halt keiner weiß, was mit Deng's Knien ist und mit Wades Knien ist und Deng jetzt auch nicht gerade in dem Verein, wo er bisher gespielt hat, die Scoring-Option Nummer 1 war. Bin ich mal gespannt. Ja, also ist auch mein Player to watch, kann ich dann auch vorwegnehmen. Letztes Jahr Stats per 36 Minuten, 18 Punkte, 7,4 Rebounds, aber gleichzeitig auch unter 14 Field Goal Attempts. Ne? Also er wird sicherlich eher so an den 20 sein jetzt dieses Jahr. Da wird er schon ein bisschen mehr werfen dürfen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er mittlerweile wieder ein bisschen underrated ist. Ich persönlich mag ihn nicht so sehr, aber hat sich wahnsinnig angepasst. Ist glaube ich sogar neben Nowitzki und Ibaka der beste Mitteldistanzwerfer in der Liga. Kannst vielleicht noch LaMarcus Aldridge mit reinnehmen. Und ja, ich sehe es auch so. Muss wieder zur alten Dominanz aus Toronto-Zeiten zurückkehren, wenn er wirklich mit Miami was reißen will und vor allem seinen Vertrag rechtfertigt. Ja, ich glaube, er muss halt seinen Spielstil auch ein bisschen anpassen. Ne? Also die letzten beiden Jahre vor allem hat er unheimlich viel von draußen geschossen oder vor allem wichtige Würfe von draußen genommen, was er vorher die Jahre nicht so viel in der Form gemacht hatte. Jetzt mit LeBron, der, auch wenn er keine 4 oder 5 Mal gespielt hat, sondern oft auch 3 noch gespielt hat, fehlt natürlich schon so ein bulliger Typ unterm Korb, der ihm da ein bisschen helfen könnte. Jetzt ist Bosch weit und breit, vielleicht mit Mac Roberts, der aber kein purer Scorer ist, der einzige da. Ich denke, da muss er, auch wenn er das schon mal gesagt hat, in seinen verhassten Low-Post gehen. Dementsprechend wird seine Dreierquote oder die Schüsse, die er von außen oder in der Mitteldistanz freikriegt, ein bisschen runtergehen. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich finde es, er soll mich Lügen strafen, aber ich finde es verdammt viel Geld. Chris Bosh haben wir genau das Gleiche, aus den bekannten Gründen. Ja, meine Wette ist, ich weiß nicht, du wirst sie wahrscheinlich ablehnen, auch auf Chris Bosh bezogen, die Jahresdurchschnittstemperatur in Miami ist höher als Boschs Point-per-Game-Average. Letztes Jahr war die Jahresdurchschnittstemperatur ungefähr bei 23,4 Grad. Also was sagst du? Weltklasse. Du sagst, die Jahresdurchschnittstemperatur ist drunter. Ist höher. Ist wärmer in South Beach. Ach so, ist wärmer. Als wärmer. Nee, die nehme ich nicht an. Du wirst aber meine Wette hundertprozentig annehmen. Miami schafft die Playoffs nicht. Ja, ich nehme die definitiv an. Also ich glaube, dass sie 7. oder 8. werden. Definitiv ist vielleicht ein bisschen zu stark formuliert, weil sicherlich im Osten die eine oder andere Überraschung gut ist und vielleicht glaube ich auch einfach nicht genug an deine Knicks. Aber ich glaube, auf dem Papier sieht es noch ein bisschen besser aus für den 7. oder 8. Seed. Also ich bin auch nicht hundertprozentig davon überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, und das vielleicht auch nochmal zum Hintergrund für die Leute, die da zuhören, wir wollen natürlich auch den anderen so ein bisschen herausfordern mit den Wetten. Und zum anderen glaube ich tatsächlich, dass es unheimlich schwer ist für Miami, den Focus Point LeBron jetzt durch neue Spielsysteme, durch neue Spieler zu ersetzen. Du hattest es vorher mal gesagt, LeBron ist für 15 Siege mehr ungefähr verantwortlich, wenn du ihn im Team hast. Ich glaube, um so einen ähnlichen Stat, beziehungsweise um die ähnliche Anzahl wird es runtergehen. Ich glaube, die Jungs gewinnen 41 Spiele dieses Jahr. Ja, ich habe 42-40, also liegen wir da ähnlich. Ist so ein typisches 500-Team irgendwie. Ne? Spielt im Osten, gewinnt das ein oder andere Spiel, aber du hast tatsächlich einen sehr guten Punkt angesprochen. Wie wird dieser Culture Change, diese Mentalität sich ändern müssen, dass man eben nicht mehr um Titel mitspielt Jahr für Jahr, sondern jetzt eher so mit Kratzen und Beißen in die Playoffs kommen muss. Ne? Ja, absolut, absolut. Gut, kommen wir zu den Orlando Magic. Letztes Jahr mit 23 Siegen, 59 Niederlagen, 13. Platz im Osten. Meiner Ansicht nach ein bisschen eine sonderbare Teamkonstruktion. Du hast einige junge Spieler mit ja mehr oder minder schon ziemlich abgewaschenen Veteranen. Jimmy Nelson, Jason McSeal, Glenn Davis. Dazu auf der 2 ein sehr, sehr guter Aflalo. War sicherlich eine Saison zum Vergessen. Victor Lapido hatte merkliche Anlaufschwierigkeiten im Spielaufbau. Ich habe mir das mal notiert, hat 3,2 Turnover pro Spiel. Eine Turnover-Rate, also für 100, alle 100 Ballbesitze, die er hatte, hat er 19,2 Turnover gebracht, also fast jeden 5. Ball weggeworfen. Das ist sehr, sehr viel, ist aber auch, weil er auf der 1 viel spielen musste und er ist ja eigentlich ein Zweier. Können wir sicherlich beim Ausblick auch nochmal drauf kommen, wie viel er tatsächlich dann dieses Jahr, wo Jimmy Nelson, du wirst es gleich erwähnen, nicht mehr da ist. Viele Talente haben den Sprung nicht unbedingt mehr gemacht. Tobias Harris ist mit viel Hype in die Saison gekommen. Nikola Vucevic hat nur 57 Spiele gemacht. Mo Harkless war recht unauffällig. Ja, was haben sie gemacht? Du hast gerade gesagt, auf der 1 ein bisschen Probleme gehabt. Für die 1 haben sie jetzt jemanden gedraftet, ne? Der zweite Pick an 12, Alfred Payton. Ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht spielen sehen. Weder in der Summer League noch im College habe ich das so richtig verfolgt bzw. sehen können. Was ich über ihn gelesen habe, ist er ein absolut Pitbull-artiger Verteidiger, was in einem Backcourt mit Oladipo, der das auch sehr gut kann, mit Sicherheit dem einen oder anderen Team Kopfschmerzen bereiten könnte. Ja, Pass First, Point Guard, das, was ich gelesen habe, noch nicht so einen richtigen Schuss, aber das ist bei Rookies, gerade bei den Guards, normalerweise kein Problem, dass sie das über die Jahre dann abstellen können. Bin ich mal gespannt, wie viele Minuten er kriegt, ob er am Anfang direkt mitspielt und wie er sich mit Oladipo zurechtfinden wird. Aaron Gordon, vorher gedraftet an 9. Für manche eine kleine Überraschung, weil doch in so vielen Predictions für den Draft, den ich gelesen hatte, damit gerechnet worden ist, dass Dante Exum von Orlando gedraftet wird, ist dann schlussendlich Aaron Gordon geworden. Muss man mal gucken. Physischer Spieler, ich glaube, ziemlich athletisch. Wird so ein bisschen, wenn wir gleich über das Team oder über den Ausblick reden, mit Sicherheit helfen, schnellen Ball zu spielen. Ich glaube, vielleicht das vorweggenommen, Orlando könnte ein Team werden, was man sich im League Pass ganz gerne anguckt. Viele Fast Breaks, viel spektakuläres Zeug. Da hilft Aaron Gordon mit Sicherheit. Wen haben sie noch dazu genommen? Channing Frye, 4 Jahre, 32 Millionen. Cash. Finde ich ein bisschen teuer, ja. und dann Ben Gordon, 2 Jahre, 9 Millionen. Wobei man sagen muss, dass das zweite Vertragsjahr nicht garantiert ist. Absoluter Brainfuck. Ich weiß nicht, was da los war. Ich kann es mir nicht erklären. Der Typ ist in den letzten Jahren als Teamcancer, also als quasi Störfaktor in jeder Umkleidekabine bekannt gewesen. Dass du dem nochmal so viel Kohle gibst und seien es nur die 4,5 fürs erste Jahr, kann ich überhaupt nicht verstehen. Leuchtet mir alles nicht so ein. Aaron Aflalo haben sie abgegeben, der letztes Jahr echt ein Riesenjahr hatte, muss man sagen, für Fournier und den 56. Pick. Ich kann verstehen, dass sie Aflalo abgeben, weil wenn du ein Team rebuildest und möchtest, dass die Jungs, um die du baust, also wie ein Oladipo zum Beispiel oder wie ein Aaron Gordon, dass die alle zusammen peaken, dann ist beziehungsweise ihre Höchstleistung erreichen, und das passiert so meistens Mitte, Ende 20, dann ist Aflalo vom Alter her da schon weit drüber. Vor allem, weil er dieselbe Position spielt wie Oladipo. Ganz genau. Insofern kann ich das verstehen. Nur Fournier und den 56. Pick finde ich aber ein bisschen wenig dafür. Genau, habe ich mir auch aufgeschrieben. Hätte man mehr bekommen können. Fournier sicherlich ein Spieler mit Upside, aber man hat es auch bei der WM gesehen. Ziemlicher Spargeltarzan, muss ein bisschen mehr Masse bekommen, wenn er wirklich mehr als ein Shooter sein möchte. Und nur ein Second-Rounder, also ich weiß nicht. Aflalo war mal in der Diskussion mit der beste Zweier im Osten gewesen zu sein letztes Jahr, neben Bradley Beal, ich weiß nicht, Lance und anderen. Das ist sehr wenig. Finde ich auch. Also da, den Trade hat auf jeden Fall Denver gewonnen, und wenn wir dann zu deren Preview kommen, glaube ich, dass es denen auch unheimlich weit helfen wird. Ja, Jameer Nelson und Maxeal, hattest du gerade schon gesagt, Jameer Nelson zu Dallas gegangen. Insofern, ja, viele Moves, die ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, beziehungsweise die, naja, schon noch den Beweis antreten müssen, dass sie was wert sind, ne? Ja, also vor allem zeigt es, dass sie halt vor allem im Backcourt auf der 1 und der 2, außer jetzt Luke Widnauer, der sicherlich so ein perfekter Veteran ist, der mal einspringen kann, vielleicht sogar startet zu Beginn des Jahres, dann spielt so Lapidot auf der 2 und Fournier und Alfred Payton kommen von der Bank. Ja, hast du sehr wenig Erfahrung einfach, ne? Du hast auch zudem außer Fry und Widnauer vielleicht so gut wie keine Shooter im Team, spielst aber wie ein Jumpshooting-Team. Mhm. Letztes Jahr nur 26 Free-Throw-Attempts. Bei dem Kader, Tobias Harris, Oladipo sind eigentlich mindestens für 10 pro Spiel gut. Das wird mit Aaron Gordon vielleicht jetzt nochmal anders sein, ist aber ein Rookie, also muss man vorsichtig behandeln. Ich weiß nicht unbedingt. Ich denke, dass ein großes Problem ist, dass sie einfach keinen Go-To-Guy haben. Also sie haben niemanden, der wirklich das Spiel an sich reißen kann. Oladipo ist einfach noch nicht so weit. Und sonst haben sie viele Leute, die so ihre 12 von 5 machen können, aber auch nicht viel mehr. Vucevic mag er vielleicht sein, müssen sie dann aber auch drüber gehen. Dann müssen sie ihm auch den Ball geben, irgendwie in der Klatsche. Ja, sehe ich absolut genauso. Wie wird er eigentlich ausgesprochen? Oladipo oder Oladipo? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. An alle, die es wissen, es tut mir leid, wenn ich es falsch mache. Oder wenn sie es falsch gemacht haben, berichtigt uns gerne. Genau. Ich sehe das ziemlich ähnlich und lustigerweise habe ich mir einen ähnlichen Stat auch aufgeschrieben. Free Throw Attempts. Oladipo oder Oladipo bei 4 im Spiel. Wenn man mal auf seiner Position guckt, James Harden mag es vielleicht ein bisschen übertreiben, aber der liegt bei 9. Insofern, wenn du dann schaust, dass er 32% von der Dreierlinie schmeißt, trotzdem aber nur 4-mal pro Spiel an die Linie geht, da muss er auf jeden Fall ein bisschen was dran machen. Gut, James Harden geht auch ins Bett auf der Freiwurflinie, ne? Der macht sich dann sein Bettchen da fertig. So gut ist der beim Zug zum Korb, aber da hast du auf jeden Fall recht. Was die Amis so gern sagen, ist ja das Wort der Blue Chipper. Blue Chipper nehmen die Amis auch sehr gerne irgendwie in den Mund, wenn es um Football geht, aber auch beim Basketball. Blue Chipper sind halt Spieler, die, wo du siehst, dass sie halt Franchise-Guys sind, wo du sagst, entweder kannst du die irgendwann verwerten in einem Trade und kannst viel daraus machen, oder du bist dir absolut sicher, dass die der Mann sind, der im Kommen ist für das Team und das Team führen wird. Und Orlando hat einfach keine Blue Chipper. Nichtsdestotrotz ist Oladipo mein Player to watch. Ich glaube, er hat schon in der Defense sein Potenzial gezeigt. Ich glaube, der ist ein unheimlich unangenehmer Man-on-Man-Verteidiger. Jetzt mit Peyton dann, der diese Vorschusslorbeeren auch schon gekriegt hat, mit Peyton im Backcourt, glaube ich, dass es echt ein krasses Duo sein kann. Und ich glaube deswegen auch ein, wie ich gesagt habe, NBA League Pass Team, was man durch viele Fast Breaks gerne gucken kann. Er ist sowohl mein Player to watch als auch Teil meiner Wette. Ich biete dir an, dass Oladipo 17,55 nächstes Jahr auflegt. Also letztes Jahr hat er 13,5 oder 13,8 und 4,4 gehabt. Der Scoring, der Zuwachs an Scoring von 13 oder knapp 14 zu 17 ist schon ordentlich. Ich glaube aber, im Rebounden und gerade in den Assists muss er auch noch ein bisschen was machen. Also 17,55. Ich gehe mit, weil ich sage, das Einzige, wo er Schwierigkeiten haben wird, von seinen Fähigkeiten her, sind die Assists. Also Fähigkeiten hat er sicher dafür, aber er hat sehr, sehr viel den Ball abgegeben letztes Jahr. Und Luke Ridnour ist ein sehr souveräner Ballverteiler. Mal schauen, wie viel dann Peyton auf der 1 spielen wird. Dann hast du ein paar Leute, Vucevic, die sicherlich ein paar mehr Ballbesitzer haben werden. Also ich nehme es an. Okay. Ja, vielleicht nochmal ein Recap. Auch bei mir, Victor Oladipo, tatsächlich der Player to watch. Gute Fundamentals, die Penetration und die Shooting Motion, beides eigentlich recht gut ausgeprägt. Sehr gutes Rebounding, deshalb glaube ich, dass die 5 Rebounds durchaus drin sind bei ihm. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu sehr darauf rumreiten, die Turnover-to-Assist-Ratio 4,1 Assists gegenüber 3,2 Turnovers. Das ist Dennis Schröder-Territorium, wenn man so will. Also, ja, das ist cool. Ja, also ich glaube, dass er vielleicht sogar die Liga irgendwie nicht in Steals anführen kann, aber auf jeden Fall unter irgendwie die Top 10, Top 5 kommen kann. 1,6 Steals letztes Jahr. Da ist er auf jeden Fall als Balldieb sehr gut. Meine Wette ist, dass Coach Jack Vaughn, der Trainer der Orlando Magic, der erste Trainer sein wird, der gefeuert wird nächstes Jahr. Oh, wow. Weil ich glaube, dass ziemlich überfordert ist ein Rookie-Trainer, wie man so will. Also letztes Jahr seine erste Saison gehabt, war, glaube ich, vorher eine Saison oder ein paar Assistant bei den Spurs, wo er auch als Point Guard früher gespielt hat. Ich glaube, dass er der erste Trainer sein wird. Nehme ich an. Okay. Ich glaube, und zwar deshalb, weil ich glaube, dass es, also ohne jetzt bewerten zu wollen, was ich von ihm halte, wäre es vermessen zu sagen, wir erwarten so viel von dieser Mannschaft dieses Jahr, gerade in unserem Rebuild, dass wir jetzt mit dem Trainer in die Schuhe schieben, wenn es da nicht läuft. Deswegen glaube ich nicht, dass das so sein wird. Meine Prediction für dieses Jahr, weil ich eben auch nicht glaube, dass es laufen wird, ist sogar noch ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Ich glaube, die Mannschaft ist nochmal verjüngt worden, die 20 Punkte von Aflalo fehlen, ein Veteran wie Jamir Nelson, auch wenn er die Stats nicht mehr aufgelegt hat, aber die Jungs so ein bisschen geführt hat, der fehlt jetzt auch. Ich glaube, von 23,7 im letzten Jahr rutschen sie auf 20 ab. Ja. durchaus plausibel. Also ich habe sie tatsächlich bei derselben Anzahl an Siegen. Für mich ist Stagnation, was ja mehr oder minder bei einem jungen Team auch ein gewisser Rückschritt ist. Du hast ein Jahr mehr auf dem Buckel, verstehst eigentlich mittlerweile die Liga ein bisschen besser und das Spiel, aber ich glaube, dass die sehr viel Lehrgeld bezahlen werden, einfach dieses Jahr. Also ich habe sie bei 23,59. Ja, ja. Okay, kommen wir zum letzten Team in der Division. Washington. Ja, wer dachte, ich würde Milwaukee mögen, ja, und denen ein bisschen zu viel Props geben. Haltet euch besser die Ohren zu, wenn ich jetzt über die Wizards rede, weil count me in, ich bin auf jeden Fall auf dem sprichwörtlichen Bandwagon. Ich werde das ganze Jahr über total die Wizards auf dem Bandwagon verfolgen. Insofern ist das jetzt vielleicht nicht alles absolut objektiv, aber ich werde es versuchen. Ja, letztes Jahr, was haben sie gemacht? 44 Siege, 38 Niederlagen, in der ersten Runde weitergekommen, in der zweiten Runde. Hat so ausgesehen, als würden sie Indiana eigentlich schlagen können. Und dann haben sie doch noch die Serie aus der Hand gegeben und verloren, was ein bisschen überraschend war. Spricht vielleicht dafür, dass das Team noch nicht die nötige Reife hatte. Wenn man aber über Reife spricht, würde ich behaupten wollen, dass Wall und Bradley Beal beide letztes Jahr gereift sind. Wall dann tatsächlich zu einem potenziellen Franchise-Player. Absolut. Aber stimmst du mir zu? Ja, absolut. Also gerade dadurch, dass sie es in die Playoffs geschafft haben, glaube ich auch, und wie, also gerade Beal ist noch so blutjung, kann noch überhaupt nicht in seiner Prime oder annähernd daran sein, glaube ich. Und John Wall, wie du es richtig gesagt hast, hat es zu einem absoluten Leader herauskristallisiert. Einer der Top-Point-Guards in der Liga, und das wird dieses Jahr mit Sicherheit nicht schlechter werden. Ja, Marcin Gortat und Nene, beide sehr solide. Reza war im Contract hier und hat dann die klassische Leistungssteigerung gebracht. Das kennen wir ja von einigen Spielern. Der hat dann auch seinen schönen Vertrag bei Houston bekommen. Da kommst du bestimmt gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Die Rollenspieler Webster oder auch Kunden waren ebenso solide. Bei Jan Wesley, dem First-Round-Pick aus vorletztem Jahr, kann man jetzt tatsächlich sagen, glaube ich, dass der wieder in Tschechien Bier trinkt und kein Basketball mehr spielt. Also er ist noch im Kader, aber ich glaube, ja, das war's mit seiner NBA-Karriere. Alles in allem, aber ein super, super Jahr, und auch gerade Professor Dr. Andre Miller macht auch in seinem 30. Jahr in der NBA sein Ding und verarscht junge Spieler im Lowpost. An seinem gefühlten 52. Geburtstag dieses Jahr. Ist unfassbar. Ja, Ariza, letztes Jahr ein absolut wichtiger Teil der Mannschaft gewesen. Offene Dreier, super Defense, Veteranenerfahrung mitgebracht. Ich glaube, das hätte man nicht so richtig verkraften können, dass Houston ihn gesigned hat. Das war auch ganz kurios. Ich glaube, auf Houston kommen wir dann sowieso in den nächsten Wochen noch zu sprechen, in den Previews im Westen, aber erst Bosch ja, dann Bosch nein, dann Mello vielleicht, dann Ariza gesigned, weil Chandler Parsons gegangen ist, also unheimlich viel los, also wie auch immer, Ariza jetzt in Houston. Ich glaube, es hätte echt schwer zu Buche geschlagen, dass er gegangen ist, wenn sie nicht Paul Pierce gesigned hätten. Völlig aus dem Nichts, für mich jedenfalls, ist The Truth nach Washington gewechselt. Das vielleicht, um es nochmal komplett zu machen, mit den anderen Signings, Gortat haben sie für 60 Millionen, finde ich, ziemlich viel Geld resigned, ein bisschen overpaid, aber dazu muss man... Ja, ist genau, 7 Fuß groß. Genau. Dazu muss man sagen, diese klassische 7-Footer-Rule, die kriegen sowieso alle mehr Geld, als sie wert sind. Vielleicht, ihr kennt es vielleicht auch aus anderen Sportarten, Phil und ich haben beide Handball gespielt, das ist so mit Linkshändern. Naja, also Gortat, 60 Millionen, ein bisschen viel Geld, aber es waren halt keine großen Leute auf dem Markt. Chris Humphries und DeJuan Blair gesigned, finde ich nicht schlecht, um ein bisschen Tiefe in den Frontcourt zu kriegen. Ja, und wie gesagt, Paul Pierce kam für mich völlig überraschend. Ja, 10 Millionen auch, 2 Jahre, 10, also 10,8 Millionen. Das ist das Signing neben vielleicht dem Nowitzki-Deal, wo man aber wusste, okay, der nimmt einen Home-Discount. Wahnsinnig günstig, und gerade wenn du ein Win-Now-Team hast wie Washington, das hast du sogar letztes Jahr auch bei Brooklyn gesehen, ne? Also der hat die Serie mit dem Block gewonnen gegen Toronto, der hat Game Winner geworfen. Das macht Paul Pierce einfach. Ja, und ich glaube, es ist sogar auch noch ein bisschen mit Auge auf die nächsten Jahre. 2 Jahre hat er gekriegt. Das heißt, er wäre in dem Sommer, in dem Kevin Durant Free Agent ist, Vera wieder raus aus den Büchern. Insofern, Kevin Durant wird ja so ein bisschen nachgesagt, ist seine Washington Roots, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass er die Wizards zumindest in Erwägung zieht. Und dann hast du den Vertrag von Paul Pierce eben wieder weg. Also ich glaube, A, um jetzt besser zu werden, ist es nicht schlecht, seine Erfahrungen nochmal mit einfließen zu lassen. Und B, für die Zukunft von der Vertragslaufzeit her auch optimal. Ja, definitiv. Auch die Big Men, die du erwähnt hast, Trevor Booker ist zwar gegangen, aber du brauchst halt Leute, falls Nene sich wieder mal verletzt. Auch übrigens ein Spieler, den ich sehr, sehr, sehr gern sehe, wird manchmal ein bisschen unmotiviert, beziehungsweise macht nur das, was er braucht, aber in den Playoffs, gerade gegen Chicago, absolut ausgerastet. Unheimlich viel Feuer, ja. Ja, und ja, also ich mag den Kader, ist auch ziemlich beißerisch. Ich glaube, dass in den Playoffs die auch ziemlich aggro sein können, aber in einer positiven Art und Weise, also mit sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel positiver Aggressivität. Ich freue mich drauf. Was hältst du denn von meinem Vorschlag, dass Wall und Beal der beste Backcourt der Liga wird? Ach, das ist deine Wette? Nee, also das ist natürlich nicht so zu verifizieren oder falsifizieren. Ja. Insofern, ich frage dich einfach nur, ich habe es mir echt mal aufgeschrieben. Ich finde, es ist der beste Backcourt. Also andere Kandidaten wären ja zum Beispiel Stephen Curry und Thompson in Golden State bei den Warriors, Lowry und DeRozan oder Dragic und Bledsoe. Naja, ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? Also ich glaube, Curry und Thompson sind vielleicht noch einen kleinen Schritt voraus. Alleine dadurch, dass Beal, wie alt ist er? 20, 21? 21, dass er halt noch so blutjung ist. Ja, aber ich glaube, zu den Top 3 gehören sie schon. Ja, auf jeden Fall. Das wird Spaß machen. Meinst du, es geht dieses Jahr noch einen Schritt weiter als im letzten Jahr? Ja, mein Player to watch ist Herr Wall Beal. Also das Duo Wall und Beal tatsächlich. Ich habe mir mal rausgenommen, jetzt Wall und Beal als eine Person zu mergen. Ja, ist potenziell ein spielentscheidendes Duo. Wall ist endlich mit der Sicherheit und dem Selbstvertrauen unterwegs und am Start, die ein Max-Spieler oder ein Maximalvertragsspieler haben sollte. Klar, noch 3,6 Turnover. Das habe ich ja eben auch so bei Oladipo bemängelt, muss ich jetzt auch hier bemängeln, aber dafür stehen halt auch fast 9 Assists gegenüber anstatt 4. Ja, Beal kreiert seine eigenen Schüsse, ist auch nicht nur ein Spot-Up-Schütze, aber darin auch einer der besten der Liga. Beide sind Klatsch, haben glaube ich einige Dinger letztes Jahr in den letzten Minuten reingeworfen. Und halt defensiv, wenn du jetzt, klar, Beal muss da noch ein bisschen zulegen, aber da kommst du schwer dran vorbei. Also 2,8 Steals zusammen, wenn jetzt Beal ein bisschen eine Schippe drauflegt, dann haben die defensiv sowieso die Nase vorn gegenüber Tyrion Thompson und ja, was so Assists betrifft oder auch Rebounds, können sie da auch gleich ziehen. Also ich glaube, ja, spannend. Ich glaube tatsächlich, dass beide von der Edition von Paul Pierce unheimlich profitieren werden. Ich habe mir mal einen Stat von Bradley Beal rausgegraben, 37% schießt er von 16 bis 24 Fuß weg vom Korb. Das ist, da nimmt er die meisten seiner Schüsse und trotzdem sind 37% ja offensichtlich nicht so berühmt. Ich glaube, dass so ein Paul Pierce mit seiner ganzen Erfahrung, weil er auch ab und zu mal das Spiel machen kann, dass er den beiden unheimlich helfen wird, gerade Beal, der noch so jung ist. Was mir an dem Jungen im letzten Jahr am besten gefallen hat, mit 20 Jahren wirfst du 18 Punkte in der Liga im Schnitt und in den Playoffs, wenn es um die Wurst geht, versteckst du dich nicht, sondern legst dann 19 auf. Fand ich unheimlich stark. Ich glaube auch, dass die beiden noch besser werden. Wie gesagt, haben wir gerade darüber gesprochen, ob sie schon der beste Backcourt der Liga sind, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Ja, ich habe Bock auf das Team. Vielleicht nicht ganz so viel wie du, aber ich habe Bock auf das Team. Daher zuerst vielleicht kurz meine Prediction. Auf jeden Fall ein Team über 50 Siege dieses Jahr. Ich habe sie bei 52. Boah, ja, das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt sehr euphorisch, was das Spielerische betrifft und ein bisschen zurückhaltender, was die Prediction betrifft. Ich habe sie genau bei 50, 32. Ich glaube, dass da noch ein paar Verletzungen zukommen werden, vielleicht. Ich hoffe es natürlich nicht. Vielleicht schonen sie auch den einen oder anderen. Aber Homecourt Advantage wird auf jeden Fall in der ersten Runde drin sein, meiner Ansicht nach. Ja, meine Wette an dich, dein Wall-Beal averaged in der Saison zusammen, also Wall-Beal 42 Punkte. Also bist du eher drüber oder eher drunter? Über 42 Punkten. Also beide zusammen. Vielleicht letztes Jahr Beal 18, Wall 19. Sie müssten jeder so 1,5 bis 3 Punkte drauflegen. Aber ich glaube, das ist drin. Machst du 45 draus, dann bin ich dabei. Bah, 45 ist viel. Ja, oder 44. Machen wir 44 draus, weil 44 bin ich Abschneider. Okay, weil ich möchte, dass die Jungs scoren. Ja, meine Wette, 4 Worte. Eastern Conference Finals, Baby. Wow. Nee. Doch. Nee. Auf jeden Fall. Also nicht auf jeden Fall, aber ich glaube, dass sie das Zeug dafür haben. Also es kommt da sehr stark drauf an, auf wen sie treffen in den Playoffs, wie gut die reguläre Saison ist, aber kommt drauf an. Ich sehe eigentlich nur Cleveland und Chicago vor ihnen in der regulären Saison und in den Playoffs. Die haben Jungs, die da eine Schippe drauflegen, alle. Ja, das stimmt schon, aber ich bin da absolut bei dem Mainstream und sage, dass Cleveland und Chicago das Eastern Conference Final unter sich ausmachen. Auch wenn ich hinterher glaube, dass nicht Cleveland da als Sieger rausgehen wird, falls alle fit bleiben bei Chicago, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Na gut, also nimmst du sie an. Ja, absolut. So, wir sind durch. Ja, war gut. Ja, hat Spaß also, gemacht. Wie gesagt, für die Technik, beziehungsweise wenn ihr ein bisschen meckert, dass diesmal die Qualität ein bisschen runtergegangen ist. Wir machen das gerade über Skype. Wir sind nicht im gleichen Land. Wir sitzen nicht im gleichen Zimmer aktuell. Wollten euch aber nicht noch länger warten lassen. Insofern hoffen wir, dass ihr trotzdem Spaß an dieser Folge habt. Und ja, dann sehen wir uns oder beziehungsweise hören uns in den nächsten Tagen ganz schnell wieder. Sobald es geht, machen wir weiter im Westen mit der Northwest, unter anderem mit OKC. Und dann gucken wir mal, ob Durant und Westbrook, wo wir gerade über die Eastern Conference Finals geredet haben, ob die reif für den Titel im Westen sind. Genau. Ne? Also. Erzählt weiter und vergesst das Voten nicht auf der Website. Reingehauen.